Horror und Science Fiction hat Ridley Scott in Alien von 1976 zur perfekten Synthese gebracht. Drei ansehnliche Fortsetzungen folgten und begründeten die Weltkarriere von Sigourney Weaver als erstem weiblichen Actionstar der Filmgeschichte. Nun hat Ridley Scott mit Prometheus, Dunkle Zeichen, ein Prequel, also eine Vorgeschichte zur Alien-Saga gedreht. Darin spielt Noomi Rapace, die Hauptdarstellerin aus der Millennium-Trilogie. In Prometheus spielt sie die Leiterin eines Wissenschaftlerteams, vom Raumschiff Prometheus auf den unheimlichen Planeten gebracht. Was wir hofften zu erreichen war, unseren Schöpfern zu begegnen. Doch da lauern Horror bzw. Monster bzw. abartige, in jedem Fall aber bösartige Schöpfungen urzeitlicher Biotechniker. Die visuellen Visionen von Ridley Scott in Prometheus sind atemberaubend, überzeugend auch in der 3D-Fassung des Films. Doch das Primat dieser grandiosen Bilder rettet Prometheus nicht vor ermüdenden Genre-Klischees. Nach 4 Alien-Filmen sind wir es leid zu sehen, wie eine Person nach der anderen stirbt und nur übrig bleibt die taffe, tiefsinnige Heldin, hier eben Noomi Rapace. Und wenn Horror- und Action-Effekte die Gott- bzw. Schöpfersuche am Ende mit einem Cliffhanger Richtung Sequel dieses Prequels erledigen, kann man sich nur noch auf die DVD zu Hause mit dem Alien-Klassiker von 1976 freuen. Prometheus, Dunkle Zeichen, spannend, visuell interessant, aber unterm Strich enttäuschend.